Es gilt als die schlimmste Droge der Welt. Crystal Meth. Pure. Nur die Drogen und mich. Und die Drogen nehmen mich an der Hand und führen mich fort vom Schmerz. You are.